Herzlich willkommen zum Uncast Folge 87. Und ja, die Cebit ist gewesen, ja, oder ist noch im Gange, ich weiß nicht, die dauert ja ewig irgendwie, ja, keine Ahnung, blickt da keiner mehr durch. Aber der Markus vom smartphonefan.de, der blickt durch und der war auf der Cebit und der hat auch ein paar interessante Infos wieder für euch zusammengetragen. Danke nochmal, Markus. Aber erst werde ich euch mal noch zu den Themen Apps und Fotos, ja, hier meine Beschwerde zum Besten geben. Ja, ich bin fast ausgeflippt die Woche über. Nein, wirklich, ich habe mich wirklich richtig aufgeregt darüber. Und zwar Apps, Fotos und diese lachhafte Hysterie, die da entstehen kann dadurch. Ja. Eine Funktion, die eigentlich schon seit Jahrzehnten in der Computerbranche ganz normal ist, nämlich dass Programme Zugriff haben auf die Fotos, die auf der Festplatte gespeichert sind. Und nicht nur das, nicht nur auf die Fotos, sondern auf alle Daten, die auf der Festplatte gespeichert sind und nicht verschlüsselt sind. Ja. Bei Linux ist es ein bisschen eingegrenzt, das heißt auf den User-Account bezogen, aber ist ja im Prinzip von der Aussage her identisch. Ja. Ich kann zwar keine Daten von anderen Benutzern auf dem System mit einer App oder mit einem Programm nutzen, das ich starte, aber eben meine Daten, die auf quasi auf meinem Bereich sind, unter meinem Usernamen, die sind alle verfügbar. Und das bringt dann eben erstmal keine Probleme mit sich. So war das schon immer, so ist das. Und die Benutzung von Computern wäre vollkommen undenkbar ohne diese Funktion. Ich meine, das ist ja klar. Ja. Das ist eben ein Filesystem und genau dieses Filesystem ist eben auch bei den Smartphones vorhanden, auch bei Android natürlich, klar. Und angefangen hat es ein Problem bei der Konkurrenz. Die haben ein klein wenig andere Lösung, sage ich mal, gefunden. Beziehungsweise Lösung möchte ich gar nicht sagen. Die haben ein anderes System im Prinzip. Ja, alles abgeschlossen ist ja klar. So ein richtiges Filesystem, das gibt es zwar im Untergrund, aber das ist für den Nutzer nicht so sichtbar. Und da wurden eben Apps gefunden, die auf Fotos zugreifen können, unglaublich. Und bei Android ist es ganz normal. Ja, also wenn ich eine App installiere, kann die auf die Daten auf der SD-Karte eben auch auf Fotos zugreifen. Das wird ja bei den Sicherheitseinstellungen auch bestätigt, wenn dort steht, ja, Zugriff auf die SD-Karte. Soweit so gut. Eigentlich diese Panik, die da ausgebrochen ist, oh mein Gott, ja, die Fotos, was machen wir dann? Ja, Apps können auf die Fotos zugreifen. Ja, hoffentlich können die das. Und hoffentlich können die noch auf andere Daten zugreifen, denn sonst ist eine Benutzung des Smartphones nicht mehr möglich. Und da fehlt mir dann jegliches Verständnis. Aber die Medien greifen halt anscheinend jedes kleines bisschen auf, um hier eine Hysterie zu verursachen. Und da fangen selbst noch User an, drüber nachzudenken, ja, ist das so richtig? Ja, verdammt, das ist richtig. Ja, es ist halt mal so, das ist ein Filesystem. Und viele Sachen wären gar nicht mehr nötig. Und also richtig wütend gemacht hat mich dann allerdings diese Angst von Google, hier nicht in diese Hysterie hineinzufallen, ja. Und haben gesagt, ja, das käme noch aus der Zeit, wo die Daten auf SD-Karte, wo die Fotos auf SD-Karte gespeichert wurden und man will sich das Problem annehmen. Hallo? Also eins kann ich klar sagen, wenn es nicht mehr möglich ist, Fotos für alle Apps auf der SD-Karte abzulegen, ja, dann werde ich mir kein Android mehr holen. Weil das ist eine Grundfunktion, das erwarte ich als Feature, dass das funktioniert. Ja. Und ich finde es ziemlich schlecht, dass Google sich das so breitschlagen gelassen hat, um da nicht irgendwie in so ein Schema reinzufallen, dass die Leute dann komplett durchdrehen. Offenbar ist es so ein Hype, ja, da kriegen die Leute schon Schaum vor den Mund, wenn sie nur Sicherheit hören, und dann darf man auf keinen Fall irgendwas Falsches sagen, ja, schon ist man auf der Abschussliste. Also, deswegen, ich hätte mir gewünscht, dass Google sagt, ja, wie, das ist ganz normal, das ist eben so beim Filesystem, das wird auch weiterhin so sein und basta. Ja, so hätte ich das erwartet und so erwarte ich das auch, dass das weiterhin funktioniert. Wenn mir auch nur ein einziger Requester ins Gesicht fliegt, bei dem ich bestätigen muss, wenn irgendeine App auf meine Fotos Zugriff haben will, dann drehe ich durch. Dann werde ich zum Berserker, dann schmeiße ich das Telefon an die Wand. So kann es nicht sein. Ja. Das möchte ich auch mal, das wollte ich hier mal gesagt haben, also diese ganze Hysterie, die ihr da vielleicht gelesen habt, von eigenen zwielichtigen Quellen, kann ich nur sagen, Gelächter ist eine normale Funktion und bleibt auch hoffentlich so, wie es jetzt ist. Ja, ich habe da noch einen Link, ich habe da was verlinkt, einen Artikel, in dem habe ich noch ein bisschen deutlicher gesagt, was ich davon halte. Dann noch was Interessantes, ihr werdet es kaum glauben. Ja. Gingerbread ist auf meinem Galaxy Tab 7 jetzt eingetroffen. Ja, das ist kein Witz. Ihr habt richtig gehört, es ist jetzt auf meinem Galaxy Tab 7. Das Original Galaxy Tab. Und ich hätte es schon nicht mehr geglaubt, dass ich Gingerbread bekomme. Ich habe es jetzt bekommen, es ist ganz okay. Die Performance ist auch okay. Manchmal, und das verstehe ich nicht warum, manchmal hängt es ein bisschen. Das hatte ich allerdings auch schon unter der Froyo-Version. Es tritt aber nicht mehr so stark auf unter Gingerbread. Ja, ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Aber ich habe auch jede Menge Programme installiert und einige davon sind auch, ja, sagen wir mal, ziemlich, bringt das Tablet auch ziemlich an die Leistungsgrenze. Ja, ein Kandidat so ist zum Beispiel das neue Superstar Baseball oder Baseball Superstars 2012. Da geht's richtig ab, da wird das Tablet da richtig ausgelastet und man sieht auch, dass der Speicher immer komplett voll war, nachdem ich das einige Zeit genutzt habe. Denn er muss die ganze Oberfläche, wenn ich aus dem Programm rausgehe, neu laden. Das heißt, da wird jedes Byte benutzt. Also es ist auf jeden Fall jetzt schon mal schön, dass Gingerbread rauskam. Optisch hat sich auch einiges getan. Auch hier habe ich einen kleinen Artikel geschrieben, habe das verlinkt. Zwar jetzt nicht die Welt, aber so ein paar schöne Verbesserungen wurden doch deutlich sichtbar. Zum Beispiel die Notification Bar ist jetzt angepasst, sieht aus wie echtes Gingerbread. Ja, genau. Ansonsten wurde von Samsung natürlich dieses, wie heißt es nochmal, TouchWiz weiterhin verfolgt. Logisch, war auch nicht anders zu erwarten. Es ist noch ein neues Programm hinzugekommen. Ich glaube, das nennt sich Sketch Memo oder sowas. Da kann man dann auch zeichnen drauf, ja. Das ist neu hinzukommen, ein paar neue Icons vom Design her und ja, damit war es dann groß. Ganz natürlich die Einstellungen auch entsprechend geändert und ja, ansonsten ist das alles gut, also man kann es auf jeden Fall ohne Probleme endlich sein Gingerbread installieren. Das Ganze geht natürlich über das unsägliche Keys, ja, furchtbar. Aber danach wird es dann eben automatisch geupdatet. Das Samsung Galaxy Beam. Das ist ein Telefon, das mir jetzt die Woche über in der Berichterstattung, eigentlich schon letzte Woche, aber diese Woche noch stärker ins Auge gefallen ist. Die Leistungsdaten sind eher mau. 1 GHz Prozessor, 768 MB RAM, 8 GB Speicher, 4 Zoll VGA Display und ein 2000 mAh Akku. Das ist jetzt nicht wirklich was, wo einem die Schuhe auszieht. Gut, Dual-Core 1 GHz ist schon ordentlich. Ja. 780 MB RAM hätten wir vielleicht schon auf das 1 GB können aufrunden. Ja. Ist nicht schlecht von den Daten her, aber es haut einem nicht um. Das Schlimme ist, es ist noch Gingerbread drauf, Android 2.3, das ist immer wieder etwas, wo es sagt, also ich würde mir kein Telefon mehr kaufen, ohne dass Ice Cream Sandwich drauf ist. Bumm. Aber, und das ist die Besonderheit an diesem Gerät, es hat einen, ihr werdet es nicht glauben, tatsächlich einen Projektor drin, einen kleinen Pico-Projektor, der das Bild des Handys an die Wand projizieren kann. Das ist kein Scherz, ja, kein verfrühter April-Scherz. Also das funktioniert und das funktioniert sogar gut. Und da wird es natürlich sehr, sehr schön, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie bei jemand ist und möchte ein Foto zeigen oder ein kurzes Video oder auch ein längeres Video, ja, so ein Film geht ja auch, dann kann man sich eine schöne Fläche suchen an der Wand und projiziert das Bild da drauf vom Handy und zack, kann man dann einen Film schauen. Und es ist von der Größe her auch tatsächlich relevant. Das heißt, es geht auch richtig groß. Das Bild ist nicht nur so ein kleines Mini-Bildchen dann an der Wand, sondern es ist richtig schön groß. Ich glaube, über einen Meter kann der da anzeigen. Wenn man den Raum ein bisschen abdunkelt, ist das sogar sehr, sehr gut. Ich finde es toll. Wenn das Gerät dann mit Ice Cream Sandwich mal ausgeliefert wird, ist es durchaus eine Empfehlung wert, weil dieses Feature, ich denke, das wird doch das ein oder andere Mal interessant sein. Also man kann das Bild von so wie es auf dem Display ist, wird an die Wand geworfen. Das heißt, man kann auch Apps größer sehen, man kann eben Videos und so weiter sehen. Klar, für Spiele oder so ist es nicht geeignet, schätze ich mal, weil man muss ja das Gerät bedienen und dann wird es auf jeden Fall auch wackeln. Möglicherweise könnte man das vielleicht machen mit einigen wenigen Spielen, aber das dürft ihr jetzt nicht so vorstellen, ja, dass das jetzt ein Hauptgrund wäre. Nein, ich denke, der Hauptgrund wird wahrscheinlich Bilder und Videos sein, die man projizieren kann. Wie oft ist es schon passiert? Also mir ist es schon sehr oft passiert, dass man Bekannten was zeigen will und dann sitzen die da zu dritt mit kleinen Handy rum und die beiden an der Seite, die sehen sowieso nichts mehr davon, ja, wegen dem Blickwinkel und naja, das ist alles nicht so toll. Und da würde es dann halt anbieten, zack, das an die Ding zu werfen, an die Wand zu werfen. Ja. Und mit Videos natürlich eine super Sache, wenn man sich irgendwie, was ist, eine Folge oder einen Film drauf macht und kann den dann schön an der Leinwand, Wand sozusagen sehen. Finde ich ganz toll. So, und jetzt lasse ich den Markus von smartphonefan.de ran. Und da könnt ihr mal gespannt sein. Und ich bin es auch, was er jetzt von der CeBIT zu berichten hat. Ja, dann also auch von mir ein freundliches Hallo an alle Hörer des Andcasts in dieser Woche. Ja, vergangene Woche fand die CeBIT statt in Hannover. Ich war natürlich auch auf der Messe von Dienstag auf Mittwoch dieses Mal. Und besonders interessant war natürlich auch auf der Messe mal zu sehen, was es dort LTE-mäßig so gibt. Ich hatte das HTC Velocity 4G. Dann auch mit in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Nächste Woche muss ich es dann wirklich mal zurückschicken langsam. Der Testzeitraum ist eigentlich längst abgelaufen. Und ich habe auch den Surfstick von der Telekom dabei gehabt. Und ja, die Messe war eigentlich recht gut versorgt. Sowohl Vodafone als auch die Telekom als auch O2 waren auf dem Messegelände mit LTE vertreten. Und ja, wenn man jetzt natürlich von einer Versorgung ausgeht, wie man das sonst so kennt, also selbst die Messehallen dick und fett verpegelt, sodass man überall Vollausschlag hat, so kann man sich's noch nicht vorstellen. Also in den Hallen, da gab's dann teilweise schon Probleme, aber dafür, ja, ging das also wirklich auf dem gesamten Messegelände und auch bis zum Messeparkplatz Süd zumindest, in die anderen Richtungen habe ich es jetzt nicht getestet. Und ja, trotz Messe, trotz Großveranstaltung, muss ich sagen, war die Performance also wirklich gut. Liegt natürlich wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass die Netze noch leer sind und noch nicht so intensiv genutzt werden. Sprich, also ich hatte durchaus meine 24, 25 Megabit pro Sekunde im Downstream und auch größer 10 Megabit pro Sekunde im Upstream. LTE-mäßig gab es auch Endgeräte zu sehen bei Vodafone. Und zwar ein Gerät, das ich letztes Jahr Anfang September schon auf der IFA in Berlin gesehen habe und das jetzt im April bei Vodafone tatsächlich auf den Markt kommt. Es handelt sich dabei um das Samsung Galaxy S2 LTE. Das Samsung Galaxy S2, das kennen wir seit knapp einem Jahr. Oder seit einem Jahr kann man sagen, wurde ja letztes Jahr auf dem Mobile World Congress vorgestellt und kam dann so im Mai, war es glaube ich, auf den Markt. Und dieses Gerät gibt es jetzt auch als LTE-Version. Wie gesagt, zwar auf der IFA im September ja schon mal zu sehen und wurde bisher nur in Asien angeboten. Und jetzt kommt es eben auch auf den europäischen Markt. Sobald Vodafone die bundesweite Vermarktung im April aufnimmt, die bundesweite LTE-Vermarktung für die Nutzung des 4G-Netzes mit dem Smartphone, ist also das Samsung-Gerät auch mit dabei. Und im Gegensatz zum HTC Velocity 4G kann man das Samsung Galaxy S2 LTE durchaus auch empfehlen, denn dieses Gerät macht alle drei in unseren breiten verwendeten Frequenzbereiche. Das heißt, man ist nicht auf die von Vodafone genutzten Frequenzen um 800 und um 2600 MHz beschränkt oder begrenzt, sondern man kann auch den 1800 MHz Bereich verwenden, der von der Telekom beispielsweise verwendet wird. Das heißt, das Gerät wird zunächst einmal bei Vodafone verkauft, weil das nun mal die einzigen sind, die momentan LTE überhaupt anbieten. Zumindest für die Smartphone-Nutzung mit Surfstick oder als LTE, als DSL-Ersatz gibt es das ja auch von Telekom und O2, aber für die Smartphone-Nutzung momentan nur von Vodafone. Ja, und wie gesagt, das Gerät wird dann erstmal nur bei Vodafone logischerweise erhältlich sein, kann man aber natürlich auch dann eine andere Karte reinstecken, SIM oder Netlock hat es nicht. Und ja, da die Frequenzen alle drauf sind, kann man natürlich auch die anderen Netze verwenden. Allerdings, wer jetzt denkt, ach, ich kaufe mir jetzt so ein Samsung Galaxy S2 LTE bei Vodafone und verwende es mit der Telekom-Karte, es kann dennoch Probleme geben, wie sich ebenfalls auf der Messe gezeigt hat, denn im LTE-Netz kann man momentan noch nicht telefonieren, sondern nur, ja, im Prinzip surfen, also Datendienste nutzen und auch SMS verschicken und empfangen. Telefonieren geht nicht. Es gibt jetzt irgendwelche Netzparameter, die es bei Vodafone auch im Netz schon gibt, die das Handy dazu veranlassen, wenn ein Gespräch hereinkommt, dass es automatisch auf GSM umschaltet, sodass man den Anruf auch entgegennehmen kann. Beziehungsweise auch bei abgehenden Gesprächen, man versucht, eine, ja, Telefonnummer zu wählen, dann schaltet das Handy automatisch von LTE auf GSM runter. Das funktioniert im Telekom-Netz derzeit nicht. Will heißen, wenn ich mir theoretisch jetzt so ein Samsung Galaxy S2 LTE besorge und verwende es im Telekom-Netz, ja, und bin bei LTE eingebucht, dann habe ich das Problem, dass ich nicht mehr telefonisch erreichbar bin, sondern, ja, es wird dann besetzt signalisiert oder der Anrufer landet auf der Mailbox oder wie auch immer, auf jeden Fall kommt der Anruf nicht durch. Man kann natürlich übers Menü dann sagen, ich will nur GSM und UMTS nutzen, das geht. Das geht beim HTC Velocity 4G natürlich auch und über den Umweg geht's dann wieder. Die anderen Features des Samsung Galaxy S2 LTE entsprechen exakt der Version des Geräts, die wir schon seit einem Jahr kennen. Das heißt, die Displayauflösung auch nur die, was ist es, 800x480, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist halt, ja, eigentlich nicht mehr so hundertprozentig zeitgemäß. Da ist ein Galaxy Nexus oder von mir aus auch ein Galaxy Note dann doch deutlich weiter. Insofern ist es die Frage, ob man sich dieses Gerät kaufen sollte. Wahrscheinlich nur, wenn man wirklich unbedingt ein Smartphone mit LTE haben möchte, das auch wirklich alle Frequenzen macht, dann wäre es interessant. Verkaufspreis gab es übrigens noch keinen. Muss man also mal abwarten. Ich meine, die nächsten 4 Wochen werden es dann wahrscheinlich zeigen. Aktuell auf dem Gerät, wie auch auf den regulären Exemplaren des Samsung Galaxy S2, noch Gingerbread, natürlich auch die von Samsung bekannte TouchWiz-Benutzeroberfläche. Da hat man also für die LTE-Version keine Veränderungen vorgenommen. Und ja, ich denke mal, das Ice Cream Sandwich Update kommt dann, wenn es auch für die reguläre Variante des Smartphones dann auch kommt. Vodafone hat am Stand ebenfalls das Samsung Galaxy Tab 8.9 in der LTE-Version gezeigt. Ja, dieses Gerät wird wahrscheinlich überhaupt nicht auf den deutschen Markt kommen, denn das ist von dieser Klagegeschichte Samsung gegen Apple betroffen und davon gibt es eben keine N-Version, also keine Version, die dann auch dem iPad so unterschiedlich aussieht, die dann so anders aussieht, dass es eben keine Probleme gibt, das Gerät dann auch in Deutschland anzubieten. Offenbar plant Samsung derartiges momentan auch nicht. Sprich, das Gerät wird den Weg auf den deutschen Markt dann wohl erstmal nicht finden. Was ich ganz spannend noch fand, abseits von Android, dass Vodafone auch, also neben normalen Routern für die Nutzung zu Hause, auch einen MiFi, also einen Mobile Hotspot vorgestellt hat. Ein Gerät, das von Huawei in dem Fall produziert wird. Kennt man ja auch als Hersteller von Android-Smartphones. Und dieses Gerät soll im April oder Mai auf den Markt kommen. Soll preislich ähnlich liegen wie die UMTS-Geräte, die das gleiche können. Das wären dann so 150 Euro, so um den Dreh, schätze ich mal. Und das ist dann so eine kleine Blackbox, vielleicht so groß wie früher eine Audiokassette, so um den Dreh, die dann eben, ja, praktisch von der SIM-Karte reinkommt und die einen GSM-GPRS, UMTS-HSPA oder eben auch LTE-Internetzugang auf bis zu 5 Geräte verteilt. Das kann ein Smartphone sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo in einer Gegend bin, wo nur GSM und GPRS verfügbar sind und ich könnte mit LTE jetzt super schnell surfen, dann kann ich mir mit diesem Gerät halt eben einen Hotspot bauen und kann an besagtem Smartphone in LTE-Geschwindigkeit surfen. Das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn ich das Internetsignal per WLAN ans Tablet oder beispielsweise auch ans ganz normale Laptop übertrage. Das ist ein Gerät, das bei mir wahrscheinlich auch in der näheren Wahl ist, als nächstes Endgerät, das ich mir zulegen werde. Momentan nutze ich halt einen Speedstick zusammen mit einer Fritzbox 7270, um unterwegs halt eben einen LTE-fähigen Router zur Verfügung zu haben. Wenn man jetzt mehrere Tage unterwegs ist und sich das auch lohnt, ist das eine feine Sache, aber zum Beispiel im ICE ist es vielleicht nicht ganz so praktikabel. Das ist natürlich logischerweise auch klar. Mit HTC hatte ich auf der CeBIT noch ein Pressegespräch. Dort habe ich mir die HTC One Serie mal angesehen und ich muss sagen, also vor allen Dingen das One X, das hinterlässt wirklich einen guten Eindruck, ein super Display, also auch gerade von den Konturen, von den Farben her wirklich klasse, da kann man wirklich nichts sagen. Übrigens jetzt auch mit Micro-SIM, also auch HTC setzt jetzt auf den kleineren SIM-Karten-Standard. Und das Interessante, also die Geräte kommen als Testgeräte wahrscheinlich ab Mitte, Ende März. Dann muss ich mal sehen, ob ich vielleicht auch eines ergattern kann. Welches Modell muss man mal gucken dann. Und ab April sollen die HTC One-Geräte ja auch regulär auf den deutschen Markt kommen. Interessant fand ich in dem Zusammenhang, dass es auch eine LTE-Version geben soll, allerdings nur von One X und noch nicht jetzt zum Marktstart im April. Was die Leute von HTC jetzt auch noch nicht sagen konnten, ob das One X mit LTE dann wenigstens auch die alle drei Frequenzbänder macht oder ob das ähnlich wie beim Velocity 4G eben die Beschränkung auf 800 und 2600 MHz hat, sodass es eben im Telekom-Netz oder auch in ausländischen Netzen dann teilweise wertlos ist. Das fand ich also wirklich interessant. Also vom Look and Feel muss ich sagen, die Geräte sind super verarbeitet, machen einen sehr guten Eindruck, hochwertig, trotz der Größe des One X, muss ich sagen. Das Gerät liegt super in der Hand. Es ist vor allen Dingen relativ leicht, auch für die Displaygröße von 4,7 Zoll. Aber, und das hatten wir ja im letzten Uncast schon, das Problem des fest verbauten Akkus. Die Leute bei HTC, ich habe natürlich darauf angesprochen, habe gefragt, wie sieht's denn aus? Habt ihr denn die Geräte meinetwegen auf dem Mobile World Congress oder auch auf der CeBIT schon mal im regulären Einsatz gehabt? Und wie sieht's denn aus mit der Akkulaufzeit? Da haben sie gesagt, ja, so richtig hundertprozentige Erfahrungswerte gibt's noch nicht. Das muss man einfach dann länger mal beobachten. Die Geräte waren aber auf jeden Fall dauerhaft im Einsatz, dauerhaft eingeschaltet, auch in der Rio-Norm, sprich mit allen Schnittstellen, GPS an, WLAN an, etc. pp. Und da meinte der Mitarbeiter von HTC, dass man auf jeden Fall problemlos über den Tag kommt und auch vielleicht die erste Hälfte des nächsten Tages noch, also für 2 Tage reicht's nicht. Wobei ich ja schon froh wäre, wenn es wirklich ein Tag ausreichend wäre. Normalerweise bin ich es eigentlich gewohnt, ich muss abends an die Steckdose oder muss eben wirklich im Laufe des Tages sogar den Akku wechseln. Ich muss ehrlich sagen, auf der CeBIT, der BlackBerry ist ja eigentlich immer ein Gerät gewesen, das dafür bekannt war, relativ lange Akkulaufzeiten zu haben. Gut, mein BlackBerry ist jetzt schon über 2 Jahre alt, insofern nicht mehr ganz aktuell, aber am Messedienstag, das war der Tag, wo ich ein bisschen mehr dort zu tun hatte, da war er dann wirklich abends leer und ich musste, wenn auch erst gegen 22 Uhr und morgens um 5 ging es schon los, aber abends um 10 musste ich eben dann doch ans Ladekabel oder meinen Zweitakku bemühen. Das muss ich also auch sagen. Ja, dann hatte ich noch eine LTE-Erfahrung im Hotel. Das war in meinem Fall in Celle, so etwa 45 Kilometer vom Messegelände entfernt. Warum so weit weg? Ganz einfach, weil man, wenn man in Hannover eins bucht, dann ungefähr meint, man müsste vielleicht das ganze Hotel buchen. Es ist aber trotzdem nur ein Zimmer gemeint. Aber ja, so sprich Preise jenseits von Gut und Böse. In Celle ging's preislich. Und auch dort hatte ich mit dem HTC Velocity 4G dann wirklich LTE-Empfang. Ganz schwach und am Fenster und von Vodafone. Und die Performance war dort dann nicht mehr ganz so toll. Und ja, so 3-4 Megabit pro Sekunde kam da runter. Was natürlich für mobil immer noch sensationell gut ist, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Aber von 20, 30 oder gar 40 Megabit pro Sekunde war da definitiv nichts zu spüren. Ja, ich habe es dann dort auch mal mit der Telekom versucht. Dort kam von der Telekom nur das UMTS-Netz an. HSPA Plus wurde angezeigt. In der Praxis kamen so etwa 7 Megabit pro Sekunde dann in Wirklichkeit an. Ja, ansonsten muss ich sagen, die Cebit, eine sehr interessante Messe auf jeden Fall wieder gewesen. Von Huawei wird es demnächst auch Dual-SIM-Handys geben, das fand ich interessant, leider aber nicht mit Android, sondern relativ einfache Geräte mit proprietären Betriebssystemen, die kosten dann auch deutlich unter 100 Euro, ein Gerät glaube ich 64,95, das andere 84,95, so um den Dreh. Aber ja, für die Grundfunktionen, sprich Browser ist drauf, E-Mail-Client ist natürlich drauf, das bessere von den beiden hat dann auch einen Instant-Messaging-Client, dafür mag es dann gehen, aber man möchte halt doch eigentlich auf eines der drei großen Betriebssysteme, iOS, Android oder Windows Phone, denke ich mal, dann doch nicht verzichten. Insofern hätte ich dann es besser gefunden, wenn Huawei auch direkt ein Dual-SIM-Android-Gerät gebracht hätte. Ich habe dann auch gefragt, warum das momentan nicht geplant ist. Das liegt ganz einfach daran, sagte mir der Mitarbeiter am Stand von 2020 Mobile. Das ist der Großhändler, bei dem die Huawei-Geräte ausgestellt waren. Das wurde damit begründet, dass halt eben die Akkulaufzeit durch den Dual-SIM-Betrieb noch kürzer sei. Okay, das ist durchaus ein Argument, aber ich denke mal, da gibt es sicherlich auch Lösungen. Gut, so viel dann für diese Woche von mir. Ob es nächste Woche auch einen Beitrag gibt, muss ich mal schauen. Ich bin dieser Tage auf der ITB in Berlin unterwegs. Die ist nicht ganz so Smartphone-affin von der Veranstaltung her. Aber vielleicht ergibt sich ja doch die ein oder andere Meldung und gegebenenfalls hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ansonsten ganz sicher irgendwann in den nächsten Wochen. Und damit gebe ich wieder ab zum Rio. Ja, vielen Dank, Markus, für den tollen Bericht. Das war sehr, sehr interessant. Die Cebit ist ja immer so ein total undurchschaubares Wesen und ich glaube, das hat doch geholfen, da mal so ein paar wichtige Informationen rauszupicken. Ja, vielen Dank. Und jetzt geht's gleich weiter mit den News-Themen. Und da gibt's nämlich auch wieder so ein paar Geschichten. Ihr werdet's wahrscheinlich nicht geglaubt haben, als ihr vielleicht haben es einige sogar noch überhaupt nicht. Als ihr das Handy geholt habt, angeschaltet habt, wollt in den Google Market gehen und oder in den Android Market und ihr seht, was? Der Android Market ist weg. Es gibt keine. Wo ist der Market hin? Ja. Irgendwann findet ihr vielleicht dann so ein komisches Icon, das nennt sich Google Play oder Play Store. Denkt ihr, was ist denn das? Ja, klickt drauf oder kriegt vielleicht gleich die Panik, weil er denkt, ein Trojaner wird drauf. Nein, das ist der neue Android-Market. Der Android-Market gibt es nicht mehr, den gibt es nicht mehr. Die Bezeichnung gibt es nicht mehr, das Logo gibt es nicht mehr. Das heißt jetzt Play Store. Und das Ganze ist Teil von Google Play. Google Play, das ist die Zusammenfassung, wenn man so will, von den verschiedenen Angeboten, die Google jetzt hat, nämlich Musik, Filme, E-Books und eben Android-Apps. Und bevor ihr jetzt wahnsinnig hier sofort in den Markt stürmt und versucht, Filme und Musik zu kaufen, vergisst es, das geht nur in den USA. Deswegen ist auch bei uns diese Umbenennung, ja, sagen wir mal, sehr, sehr fraglich, ja, weil bei uns hat es wirklich noch nichts mit Google Play zu tun und Play Store, ich weiß nicht, ich hoffe ja, die haben das mit Sony abgeklärt, dass die das Play Store nennen. Ansonsten, Also ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass es nicht abgeklärt ist, weil ansonsten wäre das, obwohl das wäre typisch Google, weil die setzen sich oft mal in so Wespennester rein und das ist merken, ja, was abgeht, weil wenn das nicht abgeklärt ist, dann wird Sony, denen wird die Galle überlaufen, weil ihr PlayStation Store, ja, und der Play Store, also das ist schon ziemlich, ist schon ziemlich eng beieinander und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sony da sehr erfreut sein würde. Deswegen hoffe ich mal, dass es abgeklärt wurde. Schon gibt es sicherlich noch Konsequenzen. Aber mal von dem Namen abgesehen, ich finde den Namen ein bisschen unglücklich gewählt, also von dem Problem mit Sony mal abgesehen, Play Store, also ein Google Store wäre mir lieber gewesen, ja. Wie gesagt, vor allem in Europa mutet das Ganze noch jetzt ziemlich komisch an, ja, Play Store. Jetzt erwartet man höchstens noch, dass da Spiele kommen. Auf der anderen Seite wurde auch angekündigt, dass Google im nächsten Jahr einiges zusammenfassen wird unter dem Label Google Games. Und dann ist, glaube ich, die Verwirrung perfekt. Also auch das war eine ganz brandheiße Geschichte. Es wurde gesagt, dass eben die ganzen Spiele, Browser-Spiele, das heißt Google Plus-Spiele, ja, Android-Spiele und so weiter und das, was dann noch kommen wird, ja, zusammengefasst wird unter dem Branding oder unter der Marke Google Games. Das soll das alles darunter laufen und soll so keine Unterscheidung mehr geben in dem Sinne. Was auch wohl geplant ist, ein bisschen Spekulation ist da wohl noch mit dabei, dass zum Beispiel Spielstände nicht nur von verschiedenen Android-Geräten, sondern auch von den webbasierten Spielen, wenn es die dann auch auf Android gibt, dass die Spielstände quasi abgeglichen werden, so dass man am Browser spielen kann, dann nimmt man das Handy und spielt dort weiter, wo man eben am Browser aufgehört hat und umgekehrt. Ja. Das wäre eine schöne Geschichte, wie ich finde. Hört sich auch sehr wiederum nach Nintendo an, dessen neue Wii U ja genau so funktionieren soll. Da hat man auch so ein Tablet-ähnliches Device. Und dann kann man normal am TV spielen und ja, dann kann man TV ausschalten und kann auf dem Tablet weiterspielen. Ja, und dann umgekehrt ebenso. Wenn man wieder am Fernsehen ist, am TV in der Nähe, dann kann man wieder über die Konsole weiterspielen, was vorher eben auf dem Tablet lief. Also, wir müssen mal abwarten, wie das wird. Es ist ja noch ein bisschen hin. Also vor nächsten Jahr wird es nichts werden. Das scheint festzustehen. Ja. Aber da drängt sich dann auch natürlich wieder die Frage auf, jetzt wird hier ein Rebranding gemacht, ja, zu diesem Play Store, und dann kommt Google Games. Und ihr hört vielleicht schon, wo eben dieser Haken liegt, Google Play, jetzt denkt jeder noch an Games, eben vor allem in Europa, weil ja Play Music oder Play Movies überhaupt nicht existiert. Kommt dann eben wieder alles durcheinander. Ich hoffe, die haben sich eine gute Strategie zurechtgelegt, wenn es dann soweit ist. Ich kann leider momentan noch keine erkennen. Was auch geändert wurde, sind zum Beispiel die Music-Applikationen. Also wenn ihr da die neue Version installiert habt, die es normalerweise, glaube ich, bei uns gar nicht erst gibt, öffentlich, weiß ich genau. Ich kann es nicht genau sagen, ob der normale Player jetzt auch umbenannt wird. Also der Cloud-Music-Player von Google, der wo auch bei ICS standardmäßig mit dabei ist, bei Ice Cream Sandwich, der nennt sich jetzt Play Music und hat ebenfalls ein leicht verändertes Icon. Und jetzt kommen wir mal zum Icon. Ja. Auch das war etwas, wo sich viele sehr geärgert haben und auch sehr verwundert waren, teilweise, auch wenn das Logo vielleicht ganz schön ist. Bisher hat man ja dieses Logo gehabt mit dieser Einkaufstüte und dem kleinen grünen Roboter drauf. Ja, auch die Farbe mit dem Grün entspricht natürlich dem Android, klar. Und es war sowas wie ein Erkennungszeichen. Das ist mehr und mehr übrigens nach langer Zeit, das hat mir viel zu lange gedauert, von vielen Entwicklern adaptiert worden, so dass mal ein Icon, zum Beispiel auch in Werbung oder auf Webseiten zu sehen war, mit diesem Logo da drauf. Und die Leute haben sich jetzt mittlerweile dran gewöhnt. Wie gesagt, es hat lang genug gedauert. Und das ist jetzt weg. Boom. Ich weiß, ich sage heute oft Boom, aber das sind doch alles Knaller. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt haben wir hier diese Einkaufstüte mit diesem Dreieck drauf, mit diesem, ich würde sagen, das ist so eine Art Prisma. Ja? Und unten drunter jetzt das zu Play Store. Ich weiß ja nicht. Wie gesagt, ich finde das Logo ganz gut. Ich finde auch die Idee logisch. Den Namen finde ich nicht gut. Wie gesagt, ein Google Store wäre eigentlich besser gewesen, aber vielleicht wollten sie auch das Negative ein bisschen rausbringen, ja, weil man weiß ja, dass in einigen Ländern das Wort Google alleine schon reicht, um jemand die Zornesröte ins Gesicht zu treiben, ja, und vielleicht wollten sie dann eben das diesen Namen rausnehmen da drauf, Play Store, aber gleichzeitig der Hauptmarkt, sage ich mal, heißt ja auch jetzt Google Play. Also ihr seht, das ist alles nicht ganz so einfach. Also das heißt, wir haben Google Play. Darunter ist zusammengefasst Play Music, Play Movies, Play Books und Play Store. Play Store ist dann eben für die Android-Applikationen da. Also, ich lasse das mal jetzt dahingestellt sein. Ich wollte es erwähnt haben. Und wenn ihr also jetzt verwirrt seid, was das soll. Ich bin's auch immer noch. Wir werden uns dran gewöhnen. Ich möchte es jetzt gar nicht so hoch einordnen, aber es hat mich doch gewundert, vor allem wie schnell das kam. Und ich hoffe, dass Google da eine gute Strategie hat. Wie gesagt, auch wenn ich sie bis jetzt noch nicht erkennen kann. zu der Feier oder zu der Einführung dieses Stores gibt es noch, wenn ihr diesen Podcast hört, dürft es noch, glaube ich, gerade noch so hinhauen. Ja, Spiele und Apps ziemlich günstig, nämlich für sage und schreibe 49 Cent. Ich glaube, bei uns sind es 49 Euro Cent sogar. Da bekommt ihr zum Beispiel World of Goo, Jamie's 20-Minute Meal, Shadowgun, Osmos HD, TuneIn Radio Pro. Sehr interessant. I Just Forgot, Little Critter, Sprinkle, Need for Speed, Hot Pursuit, Asphalt 6, Adrenaline, Dead Space, Business Calendar, auch das sehr schön, Business Calendar, sind nützlich, Soundhound, MSecure Password Manager, NFL Flick Quarterback, Nova 2, Quell Reflect, Endomondo Sports Tracker Pro, Flick Golf Extreme, They Need to Be Fed, Paper Camera, Zookeeper DX Touch Edition, yeah, das tue ich mir auf jeden Fall noch, egal was es dann kostet, auch wenn die Dings vorbei ist, Swift Key X Keyboard, Camera Zoom FX, It's Tyrannosaurus Rex, Pocket League Story, Sniper vs. Sniper Online und Colosseum sowie Home Run Battle 3D. Die ganzen Apps gibt's oder Spiele und Apps gibt's für 49 Cent. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, ich hoffe, dass es noch gerade an dem Tag, am Montag, das dann gibt, wenn ihr den Podcast hört. Schauen wir mal. Ich finde es auch wieder hier schöne Sache. Hier hat auch wieder die Marketingabteilung gute Dienste geleistet. Durch diese Aktion werden natürlich viele Leute wieder dazu animiert, hier Google Wallet zu nutzen. Google Wallet, klar, man braucht eine Kreditkarte. Auch das ist immer wieder ein Kritikpunkt. Das hat sich bei Google Play nicht geändert. Man braucht eine Kreditkarte. Nix PayPal. Ja, es lohnt sich allerdings. Prepaid-Kreditkarten gibt es übrigens mittlerweile schon sehr, sehr viele. Vielleicht, wenn ihr Interesse habt, kann ich auch mal einen kleinen Bericht machen über Prepaid-Kreditkarten und die Nutzung derer auf dem Google Store. Jetzt habe ich gesagt Google Store, auf dem Play Store. Ja, damit ihr das machen könnt, weil es gibt da eben durch diese Prepaid-Karten die Möglichkeit, schnell und unkompliziert an eine Kreditkarte zu kommen. Die kriegt jeder und man hat da auch Kontrolle mit. Aber wie gesagt, wenn ihr interessiert seid, schreibt mal bei Google Plus oder in den Comments vom Begleitartikel auf uncast.thenetcasts.com, ob ihr daran interessiert seid, dann mache ich das gern. Dann, wer es will, Sense 4.0 gibt es jetzt auch auf dem Nexus S. Ganz genau, wir alle wollen weg von HTC Sense und ärgern uns darüber, aber es geht auch anders darum. Es wurde jetzt inoffiziell das Sense 4.0 adaptiert oder portiert auf dem Nexus S. Und wenn dann jemand unbedingt dieses Sense auf dem Nexus S haben will, bitte sehr, jetzt kann er sich bloß wer drauf machen möchte, wenn er möchte. Nein, ich weiß, es gibt viele Sense-Fans, ja, HTC-Sense-Fans. Und das neue Sense 4.0 soll auch ja relativ gut sein. Ich kann auch dazu noch nichts sagen. Ich habe noch keines in der Hand gehabt. Ich hoffe, dass ich demnächst das HTC One X bekomme oder One X. Und also bekomme, in die Finger bekomme, meine ich, ja. Hier gibt es ja, die Firmen schicken mir ja keine Samples, ne? Ja, was soll das, ne? Tja. Gut, und dann kann ich mir das angucken und dann werden wir sehen, ob ich das wie das alte Sense einordne oder ob man das wieder benutzen kann. So, dann habe ich wieder Zahlen. Muss sein, da könnt ihr auch allen Lügen aus verschiedenen Lägern, zu trotz könnt ihr da die Zahlen für euch verbuchen, nämlich, also Samsung ist der erfolgreichste oder die erfolgreichste Handyfirma momentan oder Hersteller von Handys. Ja, ihr habt richtig gehört. Und Android ist das erfolgreichste OS. Das wissen wir ja schon. Ja. Anteile sehen so aus im Smartphone-Plattform-Anteil in den USA ist Google mit Android OS mit 48,6% vertreten, Apple mit 29,5%, also Welten, ja, RIM, also BlackBerry mit 15,2%, Microsoft 4,4%, Symbian 1,5% und Palm 0,8%. So, und jetzt kommt der Punkt, wo es immer geheißen hat, ja, Apple hat aber das, ist aber die Firma mit dem meistverkauften Handy. Ja, aber Android ist ja kein Handy, sondern es ist ja ein Betriebssystem. Und das stimmt nicht. Der erfolgreichste Mobiltelefonhersteller ist Samsung. Und zwar mit 25,4% im Januar. Dann kommt LG mit 19,7%, Motorola mit 13,2%, dann Apple mit 12,8% und danach kommt BlackBerry mit 6,6%. So sieht es aus. Ja, und auch hier die Top-Smartphone-Plattform, habe ich ja eben schon gesagt, mit dem Anteil mit 48,6% Android. Und hier gibt es in dem Link, den ich hier dabei habe, auch noch eine interessante Statistik über die Nutzung von mobilen Inhalten. Ja. Das wurde hier nochmal aufgeschlüsselt. Es ist eine interessante Statistik, ist auch, sage ich mal, mehr oder minder so gut wie eine Statistik halt ist, ja, vertrauenswürdig, wenn wir sagen, es ist also kein eine kleine Seite, sondern es ist Comscore, die diese Statistik veröffentlicht hat, von daher kann man dem zumindest mal etwas Bedeutung beimessen, ja. Aber man kennt das ja mit den Statistiken. Dennoch hilft es vielleicht mal ein paar Sachen aufzuräumen, vor allem die Lügen, die oft in anderen Medien stehen. PlayStation Suite geht im April in die offene Beta. Das dürfte die Spieleentwickler besonders freuen. Hatten mal darüber berichtet, das ist schon eine ganze Zeit lang her, da haben wir gesagt, das wird eine interessante Geschichte werden und die Entwickler werden ja angehalten, von der PSP auch zu portieren auf Android und auch andersherum. Und um das leichter zu machen, soll diese PlayStation Suite eben in Aktion treten und es den Entwicklern erleichtern, beziehungsweise fast schon ermöglichen, das Spiel einmal zu programmieren und dann sowohl auf Android als auch auf der PSP zu veröffentlichen. Da haben wir noch viel spekuliert, wie das überhaupt möglich ist und so weiter und so weiter. Und da gibt es ja jetzt dieses Vita OS, ja, von der PlayStation Vita, PSP Vita. Und also ich bin immer noch der Meinung, da steckt jede Menge Android mit drin. Ja, ansonsten kann ich mir verschiedene Sachen nicht erklären, auch die leichte Portierbarkeit von der Software und auch die Bedienungsweise von dem Ganzen. Auch, ja, ich würde auch sagen, so ein klein wenig auch noch vom Design, vor allem diese Notification Bar wieder, ist auch nichts Schlimmes, weil Android ist Open Source und ich stell mir das halt so vor, dass da Sony den quasi den Grundstock genutzt hat und das natürlich extrem verändert hat, aus ihrer Sicht auch verbessert hat und das eben auf der PSP wieder zum Einsatz bringt. Ich bleibe allerdings dabei, der Kern ist auf Android basiert. Das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, weil Sony das nicht publik machen wird, ganz klar. Wie dem auch sei, diese Beta ist jetzt eben im April oder wird im April verfügbar sein. $99 soll das Ganze an Gebühren kosten pro Jahr. Das ist erfreulich wenig und man darf gespannt sein, wie die Entwickler das auffassen und dann auch natürlich nutzen werden. Ja. Asus ist dann auch mit dabei übrigens im Boot, wenn es darum geht, um Gerüchte weiter zu schüren. Denn diesmal geht es um das Google Tablet. Es soll ja ein offizielles Google Tablet kommen. Ja, wie immer das auch heißen wird, es wird auch von dem Nexus Tablet geredet. Ob das jetzt wirklich Nexus Tablet heißen wird oder was weiß ich was für ein Tablet, ist ja auch egal. Dieses soll jetzt laut Gerüchten von Asus kommen. Ich bin nicht 100% überzeugt, allerdings, was zum Beispiel Asus mit dem Transformer Prime Infinity schon gezeigt haben, wäre es eine gute Option. Ein herber Schlag für Samsung natürlich, klar. Aber ich denke doch, dass es durchaus möglich ist, dass es von Asus kommt. Wie gesagt, ich bin zwar noch skeptisch. Technisch hätten die alle Möglichkeiten sicherlich vorhanden. Ich denke, das wird jetzt halt so eine Geschichte sein, wie und wo wird mit Google verhandelt? Wie sind die Konditionen? Das ist alles nicht ganz einfach. Was denkt ihr? Haltet ihr Asus für einen würdigen Lieferant für das Nexus Tablet, also für das Google Tablet? Ich meine, es ist ja Zeit, dass Google auch jetzt mal ein eigenes Tablet herausbringt. Ja, aber ein Telefon haben sie ja, die Google Nexus Reihe, die eben dieses pure Android bringt. Und das ist auch wichtig, denke ich, auf dem Tablet-Bereich, ja, weil diese ganzen Skins, die es da gibt, also sei es jetzt TouchWiz, MotoBlur, Sense und so weiter, also auf dem Handy hat man ja noch zumindest noch die Auswahl und kann sagen, okay, ich nehm das die Nexus-Reihe und dann habe ich den ganzen Rotz nicht drauf und habe ein richtiges Android, eine richtige Android-Oberfläche. Aber bei den Tablets geht das nicht so einfach. Deswegen ist es vielleicht an der Zeit, ja, das zu tun. Und ist da Asus geeignet dafür? Ich lasse es mal noch im Raum gestellt sein. Ich ich habe ehrlich gesagt Schwierigkeiten, mir da eine feste Meinung zu bilden bei dem Thema Asus Tablets und Nexus Tablet. Wie gesagt, gut sind diese Transformer-Pads, ja, aber... Naja. Google hat übrigens auch wieder gelernt, ich glaube, ich habe letzte Woche schon mal was darüber gesagt, und zwar über das Patentproblem, das ja Google jetzt offenbar damit löst, dass sie alles als Patent einreichen, was sie entwickeln. Und das finde ich auch ganz richtig so. Das Patentsystem ist kaputt, das gehört abgeschafft, aber solange es eben kaputt von der Politik eben akzeptiert wird, bleibt Google natürlich nichts anderes übrig, als genau dieselben Strategien und Geschütze aufzufahren wie die Konkurrenz. Und das tun sie jetzt auch. Ja, es waren jetzt schon einige Patente eingereicht worden, unter anderem auch eine Voice-Steuerung. Ja, und hier auch jetzt eine sogenannte Snap-a-Landmark-Funktion. Ob die dann tatsächlich irgendwann Verwendung findet, weiß ich nicht. Aber es ist schon mal interessant, dass Google dieses Patent eingereicht hat. Und zwar ist es so, dass wenn man zum Beispiel ein Bild macht, ja, und ja, möchte dann eben seine Position damit oder möchte seine Position bestimmen, dann soll es auch möglich sein, mit dem Bild zum Beispiel die Position zu bestimmen des Handys. Das bedeutet, gut, ich sag mal, wir haben alle GPS in unseren Geräten. Aber jetzt nehmen wir mal an, wir hätten ein Gerät ohne GPS, ja, und machen ein Foto. Und wir wollen aber gleichzeitig auch posten, wo wir sind oder wo das Foto aufgenommen wird. Jetzt soll eben dieses Patent erkennen anhand des Fotos, wo man sich aufhält und dann eben diese Position ungefähr ermitteln. Ja, ungefähr ist gut, das geht sogar relativ genau. Je nachdem, wie umfangreich die Datenbank dort ist, könnte man das sogar ziemlich genau bestimmen, anhand von Schätzungsalgorithmen, die das Bild analysieren. Ja, natürlich anhand des Motivs, klar, anhand von dem Winkel könnte man auch Rückschlüsse ziehen, wo man sich jetzt genau aufhält. Es soll sogar relativ genau sein. Das Ganze geht also, man nimmt das Bild auf, dann wird über das Netzwerk das Bild an einen Server übertragen. Dort wird es quasi berechnet und dann die entsprechende Koordinaten wieder zurückgemeldet, wo man sich befindet, auf das Handy, und dann kann man damit eben das machen. Ja, zum Beispiel eben dann ohne GPS seine Position bestimmen. Ja. Finde ich ein interessantes Patent. Wie gesagt, ob das jemals Verwendung findet, weiß ich nicht, weil es ja wohl mittlerweile jedes Smartphone auch GPS-Device drin hat. Möglicherweise ist es auch für Indoor-Navigation interessant, also nicht Navigation, sondern die Bestimmung von Positionen in Gebäuden. Ja, also wenn man zum Beispiel in einer, sagen wir mal, Messehalle ist, ja, dann lässt sich nur schwer dank fehlendem GPS-Signal ermitteln, wo man sich befindet. Bisher hat man das mit WLAN gemacht, aber WLAN ist natürlich auch nicht überall vorhanden bzw. empfangbar. Ja. Und somit könnte man dann zum Beispiel in Einkaufszentren etc. ein Bild machen und dann eben wird das Bild analysiert und könnte dadurch eben Rückschlüsse ziehen, wo man sich, in welchem Einkaufszentrum zum Beispiel man sich gerade befindet. Ja. Gut, ich kann zwar schon wieder die Stimmen hören, die sagen, um Himmels Willen, jetzt kann Google uns auch noch erkennen, obwohl man gar kein GPS eingeschaltet hat, für Hilfe! Ja, aber denkt mal an die Vorteile, ihr braucht das GPS nicht immer eingeschaltet zu haben und könnt trotzdem eure Position posten, wenn ihr zum Beispiel sagt, auf Foursquare oder sonst irgendwo, ja, oder eben auf, ich denke, dafür ist es eben geeignet, Latitude, ja, check jetzt gerade dort ein, ja, Bild machen und zack, und er erkennt, wo ihr eingecheckt seid. Ja, warum nicht? Gut, also dafür, so viel dazu. Patent ist eingereicht, das heißt, ein anderer wird es dann nicht mehr verwenden können. Kann nur Blutspunkte für Android bedeuten. Jetzt noch eine gute Nachricht zum Schluss, am Ende der News. Ja, das HTC Sensation und das Sensation XE. Schmeißt eure Update-Funktion an, geht in die Einstellungen über das Telefon, Softwareaktualisierung und ladet euch Ice Cream Sandwich runter. Das funktioniert nämlich jetzt. Das ist jetzt draußen in Deutschland. Für das HTC Sensation und das Sensation XE gibt es Ice Cream Sandwich jetzt offiziell. Falls ihr es noch nicht seht, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Dann dauert es noch, bis das an euch ausgeliefert wird. Ihr kennt das Spielchen ja vielleicht schon. Ja. Wird nicht alles auf einmal für jeden verfügbar sein, sondern es gibt so portionsweise Nutzer Kontingente, ja, die dann eben dieses Update zur Verfügung gestellt bekommen. Und ja, prüft es. Hockt jetzt jeden Tag vom Handy und guckt, ob ihr das Update kriegt. Mit HTC Sense natürlich 4.0 drauf, klar. Aber, ich hab's ja eben schon gesagt, immerhin Ice Cream Sandwich unter der Haube. Und das ist doch mal eine gute Neuigkeit. Ja. Es hat ja auch schon wieder lange gedauert, das muss man auch sagen. Aber immerhin gibt's es jetzt, das Ice Cream Sandwich für das HTC Sensation und Sensation XE. Ja, und ich kann es nochmal sagen, in Deutschland. Ja, nicht in den USA. Jo, und dann würde ich sagen, gleich mal Google Plus und Mails abgrasen, was da so, was es da so gegeben hat letzte Woche. Ihr habt wieder geschrieben. Moment. Momentchen. Jetzt muss ich selbst schon mal schauen, hat mich schon wieder abgelenkt. Also wenn ich hier einen Mail-Account aufrufe, ja, dann ist es richtig schlimm hier. Der Michael hat geschrieben, du fragtest im letzten Cast, ob man noch Micro-SD-Speicher braucht. Ich brauche den, trotz dass ich Dienste wie Voila benutze. Guten und schnellen Empfang für Streaming und Cloud-Daten hat man auch leider nicht immer. Ich habe aktuell 10 GB auf dem Samsung Galaxy S2 belegt, sowie 17 GB auf der Micro-SD-Karte. Das sind Videos, Musik und vor allem Hörbücher und Podcasts, die ich unterwegs im Auto via Bluetooth höre. Ja, danke Michael für deine Mail. Ich muss sagen, klar, der Speicher an sich, ja, das ist ja kein Thema, der bleibt, der muss logischerweise weiterhin bestehen bleiben und das wissen ja auch die Hersteller, die statten schon ihre Geräte jetzt 16, 32 GB Speicher aus meistens, ja. Aber ich denke halt, das fungiert eben nur noch als Zwischenspeicher und das wird auch in Zukunft sich weiter verstärken, die Cloud-Dienste werden an Stärke zunehmen, so dass man eben sich quasi die Daten, die liegen in der Cloud und das, was man dann eben auf dem Handy demnächst braucht, ja, wird heruntergeladen, vielleicht sogar daheim auf dem Wi-Fi, dann hat man das auf dem Gerät und hat es dann unterwegs, auch ohne, dass man eine Netzverbindung hat. Ja, und wenn man unbedingt eine Datei braucht, kann man das natürlich dann auch über das 3G-Netzwerk tun. Klar, du sagtest, die Netzverbindung ist nicht immer optimal. Mittlerweile, muss man auch sagen, gibt es schon Möglichkeiten über das UMTS-Netz 48 Megabit Sekunde herunterzuladen. Ja, ich habe mich nicht versprochen, 48 Megabit, bisher war ja 14,4, da durfte man stolz drauf sein im Vodafone-Netz, aber jetzt ist eben auch im Vodafone-Netz bis 48 Kilobit Sekunde möglich, 48 Megabit Sekunde möglich und es hängt mehr oder minder eben daran über einen Tarif und ich muss natürlich sagen, es wird kommen. Wie gesagt, die Cloud wird ganz, ganz wichtig sein. Google hat ja eigentlich schon alles an Daten in der Cloud. Also auch dein Telefonbuch, deine Mails und alles liegen in der Cloud. Und es wird nur noch gepuffert im Handy, ja, was rüberkommt, Zwischenspeicher sozusagen. Aber die 5000 Restmails, sag ich jetzt einfach mal, die liegen auf dem Server und nicht auf dem Speicher von einem Handy, glücklicherweise. Und bei Bedarf werden die dann eben nachgeladen. Und das Music Streaming ist natürlich eine Sache, aber du siehst ja, die Music Streaming Applikationen sprießen wie Pilze aus dem Boden. Ja, Spotify wird auch demnächst noch kommen. Und es gibt so viele jetzt schon. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, die Internetradios, auch die sind momentan wieder im Erblühen. Ja. Und das muss man einfach sehen. Das Zeitalter der großen lokalen Speichermedien wird langsam, aber sicher, ja, zurückgehen, ja, die wird ablaufen, die Zeit, und die große, ja, sage ich mal, so wie es immer versprochen wird, unendlich große Festplatte im Internet wird eben stärker kommen. Ja. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Und wenn man dann ein großer, ausreichender Zwischenpuffer hat, ist es gut. Warum ich noch glaube, dass die SD-Karte nicht die große Zukunft haben wird, ist, weil nämlich die meisten Hersteller gar keine Möglichkeit mehr bieten, in den neuen Geräten eine SD-Karte überhaupt reinzusetzen. Ja. Das muss man auch bedenken. So, Entschuldigung. Eieiei, hab schon wieder im Hals. Ja, der Peter Winninger schreibt auf Google Plus, welches der neuen Smartphones würde denn Rio vom MWC empfehlen? Werde mich bald von meinem betagten Milestone One trennen müssen und liebäugle mit dem Sony Xperia S. Was meint der Experte? Meinst du mich damit? Ja, gut. Also mir hat es auf jeden Fall das HTC One X angetan. Ich denke, das wird das neue Flaggschiff von Android allgemein sein. Das Teil hat Hammerdaten und soll wirklich auch, was Kamera anbetrifft, endlich mal wieder ausschließen von HTC. Die Sony-Reihe, die neue, die vorgestellt wurde, auch die ist natürlich der Hammer. Ja. Bei Sony bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher. Da musste ich die Geräte erstmal in der Hand haben, weil die variieren doch ziemlich stark zueinander. Und diese verschiedenen Variationen, werden wir also sehen, wie die dann wirklich sind. Aber beim HTC One X kann ich sagen, allein schon die Leistungsdaten. Also da müsste HTC schon einen Riesenmist gebaut haben, wenn dann das nicht das verdammt nochmal beste Android-Handy wird, das es zurzeit gibt. Ja. Und es soll ja auch demnächst schon rauskommen. Das muss man auch bedenken. Dann der Ingo Ulrich schreibt, warum wollen die Android-Tablets nicht so richtig durchstarten? Da muss ich erstmal die Frage stellen, sind die wirklich noch nicht so richtig durchgestartet? Was bedeutet denn richtig durchstarten? Also ich denke, die sind richtig durchgestartet. Man sollte nicht immer, Sachen oder Grenzen auflegen oder, naja, Grenzen auflegen nicht, so an bestimmten Dingen festmachen. Ja? Es sind sehr viele Android-Tablets verkauft worden. Es ist äußerst bemerkenswert, weil die vom Preis her teilweise deutlich über den liegen, die übermächtige Konkurrenz anbietet. Ja? Und das muss man sich mal vorstellen. Also ich hätte ehrlich gesagt, als die ersten Android-Tablets rauskamen, habe ich gesagt, nee, Leute, das wird überhaupt nichts. Ja? Wer kauft sich das Teil, wenn nebendran das schon längst etablierte Gerät liegt für einen halben Preis? Ja, wer macht das? Offenbar machen es viele Millionen Leute. Ja. Und da drin sind noch nicht mal die Tablets von Amazon, der Kindle Fire nämlich. Den gibt es ja, wie gesagt, nur in den USA momentan. Und der hat ja einen Wahnsinnsverkauf dorthin gelegt. Irre. Aber selbst ohne diesen ist der Verkauf von den Tablets schon gut. Vielleicht haben halt die hat die Presse vielleicht erwartet, dass jetzt Android-Tablets kommen und dann sind die Marktführer. Ja, so geht das nicht. Das wird noch etliche Jahre dauern, bis da aufgeschlossen wird. Vielleicht 2, 3, vielleicht sogar noch mehr. Bei Android hat es auch gedauert, ja. Und durchstarten, wie gesagt, ich denke, die sind schon im vollen Lauf. Und ja, wir werden mal abwarten. Das wird sich noch geben. Spätestens, wenn dann die günstigen Tablets rauskommen, die dann aber auch tatsächlich was bringen. Das soll ja dieses Jahr der Fall sein. Und auch gut verarbeitet sind, dann soll das doch absolut kein Thema mehr sein. Der Ebibo, ich hoffe, das habt ihr jetzt richtig ausgesprochen, hat gesagt, keine Frage über Rio, aber über Rio, also Moment, dann eben mich. Dein Beruf, woher kommen die Infos, Entstehung eines Cars-Nutzer oder und Entwickler für Android? Ich höre den Ankasten nicht von Anfang an, da kann es sein, dass einige Fragen bereits beantwortet worden sind. Wenn nicht, würde ich einen Beitrag ich der Rio interessant finden. Naja, na, man will ja wissen, wie man da wöchentlich zuhört. Also, da, ich rede nicht gerne über mich, ja, gibt es ja nicht viel zu reden. Bei der allerersten Podcast-Folge mit Mo zusammen, da haben wir natürlich einiges noch geredet drüber, klar. Und auch so viel immer mal wieder an Wort. Also, Beruf würde ich eben, naja, sagen wir mal, wenn man Beruf als etwas zwangsweise macht, wofür man kein Geld bekommt, dann könnte man sagen, ich bin Blogger, ja, Bürgerjournalist. Was immer das auch heißt, ne? Das ist auch wieder so ein Modewort. Ne? Woher kommen die Infos? Ja, das ist harte Arbeit. Ich mache wirklich die ganze Woche über Recherchen. Nicht nur im Netz, sondern auch über das gute alte Telefon, um weitere Infos zu bekommen von Sachen. Natürlich muss ich das auch machen wegen den Blogs, die ich schreibe, ganz klar. Von daher geht es alles Hand in Hand. Entstehung eines Cars, ja, jetzt, das wieder Audio-only ist, ja, ist es nicht mehr ganz so aufwendig, naja, ist auch aber relativ. Im Prinzip ist es so, ich recherchiere die Woche über die ganzen Themen zusammen und setze mich dahin, mache die Aufnahme in mehreren Teilen, ja, auch die App der Woche mache ich dann separat. Dann nutze ich dazu Audacity, um die ganzen Soundspuren und auch zum Beispiel die Beiträge wie jetzt vom Markus hier zusammenzufügen. Und das Ganze wird auf einem Ubuntu-Rechner gemacht mit Ubuntu 11.10 und dort dann auch über Audacity kodiert, jeweils in OGG und in MP3 und dann eben bei archive.org hochgeladen. Früher haben wir auch das Ganze bei Mivio.com hochgeladen, nämlich die MP3-Version, aber Mivio hat ja ohne Ankündigung, ohne einfach irgendwas, ja, tausende von Podcasts einfach gesperrt und auch die Zugriffsseiten gelöscht. Und der Ankast war da auch mit dabei, übrigens auch mein anderer Podcast, den ich schon mache, die Rios Wochensicht, wurde davon betroffen. Und deswegen liegt jetzt alles bei archive.org. Ja. Also ich bin hauptsächlich Nutzer für Android. Ich gucke immer mal wieder gerne die Entwicklung von Android-Apps rein. Ja, ich selbst schreibe aber oder habe bis jetzt noch keine Apps veröffentlicht für Android. Und ich finde, das habe ich auch schon öfters gesagt im Podcast, ich möchte gern den Blick vom Benutzer im Cast, sag ich mal, nach vorne bringen oder in den Vordergrund stellen, weil über die Entwickler oder für die Entwickler hört man überall im Internet, ja, ein Entwickler hier, Entwickler da und es geht nur um die Belange von den Entwicklern und nur, dass die Entwickler Geld verdienen und hin und her und so. Und ich finde, es gibt eigentlich fast keine Anlaufstelle, wo wirklich mal die Belange der User hervorkommen. Und ja, so leid mir es tut, es ist wie im echten Leben. User wollen halt eher andere Sachen als das, was die Entwickler wollen. Ja? Und ja, da muss man dann irgendwo so ein Mittelding finden. Aber mittlerweile ist im Netz halt alles nur auf Entwickler ausgerichtet, aber nichts mehr auf den Kunden. Deswegen möchte ich das gern aus der Anwenderperspektive immer sehen. Ja, genau. So, jetzt so viel zu mir. Ja. Mal gucken, kam da noch irgendwas? Nee, sonst kam keine Frage mehr an mich. Und dann würde ich sagen, jetzt ist die App der Woche angesagt. Die App der Woche ist diesmal App Garden. Und das gibt es einmal in einer Lite-Version mit eingeblendeter Werbung und einmal ohne Werbung. Was ist App Garden? App Garden ist eine Sammlung von verschiedenen kleinen Tools, möchte ich sagen. Ja, ziemlich platzsparend auch programmiert. Das Einzige, was öfters gebraucht wird, ist ein Cache-Speicher. Also da sammelt sich also mal was an. Aber die App erfreulicherweise gerade mal so um die 300 Kilobyte Downloadgröße und dennoch hat sie Dutzende von verschiedenen Hilfen-Tools integriert, oftmals auf amerikanische Sachen bezogen, aber man kann auch hier das durchaus in Europa nutzen, beispielsweise Abkürzungen, eine komplette Liste von Airport-Codes, also man kann hier nach IATA-Codes suchen oder nach Stadt. Area Codes sind da drin, allerdings eben hier nur für die USA leider. Dann einen Audiorekorder, einen kleinen, simplen, ja, der funktioniert recht gut. Man gibt einfach den Dateinamen an und schon kann man eben aufnehmen. Dann auch so, also es gibt so viele, ich tue jetzt mal nicht alle aufzählen, es gibt auch Bigram Phrases, ja. Dann Umwandlungen für Geschwindigkeit beispielsweise, Fläche, Energie und so weiter und so weiter und so weiter. Auch einen, Moment, da müsste sogar ein Body Mass Index, da komme ich noch dazu, da gibt es so viele. Ja. Dann auch einen Countdown-Timer nach Tage, ja, also das heißt, wie viele Tage noch bis zum bestimmten Datum sind ein Wörterbuch ist mit integriert, dann eine Abfrage, wo man, sagen wir mal, ein Beispiel für eine Wortverwendung finden kann. Ja, vielleicht ist das gerade interessant, also wenn man da zum Beispiel eingibt House, ja, dann kommt hier eine Erklärung, House prices could be supported by purchase of housing. Ja, also das ist zum Beispiel ein Satz, in dem das drin vorkommen kann und so weiter und so weiter. Das sind mehrere Sätze, nur dass man so einen Überblick hat, wie man dieses Wort verwenden kann. Also interessant. Dann filmbezogen, also Filminformationen beispielsweise kann man da sich abrufen über Filme, ja, wenn ich zum Beispiel eingebe, sagen wir mal hier Goonies, ja, das ist klar, einer meiner Lieblingsfilme, und dann kommt eben eine Zusammenfassung, a young teenager named Mikey Walsh finds an old treasure map in his father's Attic. Hoping to save their homes from demolition, Mikey and his friends, Data Wang, Chunk Cohen and Mouse, Devereaux, ich habe nie gewusst, dass der Devereaux heißt, run off on a big quest to find the secret stash of Pirate One-Eyed Willy. Genau. Wahnsinn, oder? Und dann auch, wie viel der in die Kassen gespielt hat und so weiter und so weiter. Also interessant. Dann gibt es auch noch finanzbezogen Discount-Calculator, Schuldenrechner und so weiter und so weiter. Auch Steuerrechner etc. Auch die Feiertage aus Kanada, Großbritannien, Wales, Nordirland, Irland und Schottland und den USA kann man angucken. Leider unseren noch nicht dabei. Mapping, hier kann man sich die nächstgelegene, also wo man sich befindet, kann man sich eine Map aufrufen. Klar, kann man natürlich auch über Google Maps machen, aber ja. Ne? Musik-related ist dasselbe wie bei Filmen. Da gebt ihr einfach zum Beispiel einen Namen vom Album oder vom Künstler ein und schon findet ihr jede Menge Informationen. Es gibt sogar eine Suche nach Events mit GPS. Also man klickt einfach hier auf Events via GPS und dann gesagt, was in der Nähe in den nächsten Tagen anliegt. Dann das ohmische Gesetz, ja, zu berechnen von Ohmwiderständen etc. Ha, ist der Wahnsinn. Phrasen, ja, also Sprichwörter sozusagen. Pastebin, das ist auch eine interessante Funktion. Man kann einfach Text eingeben und das wird dann automatisch abgespeichert, öffentlich übrigens bei Pastebin, und dort kann man es dann auch wieder aufrufen, also für öffentliche Notizen kurz zu machen, durchaus okay. Postal Code Lookup kann man auch einfach per GPS suchen lassen, also wenn man irgendwo ist, und zack, kriegt man die, die Postleitzahl gesagt von dem Ort, wo man sich gerade befindet. Die Aussprachen Question and Answer ist da noch ein Teil, da kann man also auch direkt Fragen stellen und der sucht dann im Internet automatisch auf bestimmten Portalen nach einer Antwort. Auch das ist teilweise ziemlich nützlich. Man kann sich zufällig Nummern generieren lassen, auch zufällige Passwörter kann man sich generieren lassen und das dann zum Beispiel in den Ablagenspeicher, zwischen Ablagenspeicher kopieren und dann eben nutzen. Da gibt es auch so eine Random Quote Funktion, also wo man bekannte Zitate einfach so gesagt bekommt, Slang, also da kann man auch nach Slang Ausdrücken suchen, ja, dann gibt es noch Spelling, ja, also das Buchstabierfunktionen, Statusbar, Notizen kann man sich selbst quasi schicken mit Icon und das erscheint dann tatsächlich oben in der Taskbar, also wenn man sich kurz was merken will. Stockquotes kann man aufrufen, ja. Und das geht auch gut, ja, ich habe jetzt immer zum Beispiel Symbol Gook aufgerufen, ja, High 611 Dollar, Low 600 Dollar und so weiter und so weiter, also alles drin mit entsprechendem Datum versehen, eine Stoppuhr und ein Timer ist mit drin, System, Stats kann man sich auch aufrufen, also wie zum Beispiel, wie viel Batterie noch vorhanden ist, ja, und wie viel Speicher noch vorhanden ist, welchen Prozessor man drin hat in dem Handy. Einige haben da wirklich, bei einigen Geräten gibt es da übrigens sonst gar keine Möglichkeit von Onboard-Mitteln, ja, zu sehen, welchen Prozessor man eigentlich drin hat. Hier übrigens im Nexus S, das, der ARM V7-Prozessor, Revision 2, und so weiter und so weiter. Also, Unmengen an Funktionen. Ich könnte jetzt noch ewig weiter so machen. Sogar Wetter kann man aufrufen. Entweder man gibt den Ort ein oder man geht auch wieder auf GPS-Location und schon kriegt man die Wettervorhersage für das Gebiet, in dem man sich gerade befindet. Ein Whois-Lookup ist drin, um Domains abzufragen. Wikipedia-Zugang ist auch hier mit drin. Nach Keyword, da kann man suchen. Oder auch wieder hier per GPS Sachen, Einträge in der Umgebung, ja, und, also es gibt noch so viele, ich kann es gar nicht jetzt alles machen, da müsste ich noch eine halbe Stunde quatschen. Alle Funktionen sind schlicht, simpel und schlicht gehalten, das ist auch notwendig bei so vielen Funktionen, damit die App nicht überläuft. Sicherlich hätte man einiges besser machen können, da wird der Entwickler auch sicherlich noch einiges machen. Es kamen in den letzten Tagen immer wieder mal Updates rein. Also schaut es euch an, AppGarden und AppGarden Lite ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, wenn ihr an sowas interessiert seid. Multi-Tool-App. Dann, liebe Leute, das war's für heute vom Uncast, und wenn ihr Fragen, Anregungen habt zur Sendung, Themenvorschläge oder wieder mich was fragen wollt, dann macht das unter Google Plus. Einfach Plus Uncast oben in der Suche eingeben, Twitter at AndroidCast und Mail uncast@thenetcast.com. Die ganzen Links, Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Immer auf die Mehrzahl achten, ja, uncasts.com. Dort könnt ihr auch in den Kommentaren Fragen stellen, wenn ihr wollt. Und das freut mich dann immer. Und dann sage ich, habt eine schöne Woche, bleibt gesund und bis zur nächsten Woche. Tschüss!